Verdi sieht das Ende des Streiks und auch der Verhandlungsführer des kommunalen Arbeitgeberverbands VKA, Manfred Hoffmann, beteuert, man wolle in den Verhandlungen ernsthaft nach Lösungen suchen und das gelte sowohl für den Gesundheitsschutz wie auch für die Bezahlung der Erzieherinnen, so Hoffmann, der sich in der Frankfurter Rundschau zugleich optimistisch zeigte, dass man noch in dieser Woche zu einem Ergebnis kommen könne. Deutlich positionierte sich heute Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin kritisierte, dass die Vergütungsordnung für die kommunalen Kitas seit 18 Jahren nicht verändert worden sei, obgleich sich das Aufgabenspektrum in den Einrichtungen erheblich verändert habe. Ihrer Beobachtung nach verschlechterten sich zudem die Aufstiegsmöglichkeiten in den Kitas, so Ursula von der Leyen im Deutschlandradio Kultur. Wenn man diese beiden Dinge zusammennimmt und sich vorstellt, dass heute unterm Strich die Erzieherinnen jetzt schlechter dastehen als früher. Sie sind nach den Verkäuferinnen die unterste Lohngruppe. Wir aber andererseits gerade im Kindergarten das Thema frühkindliche Bildung, Qualität in den Kitas als ein ganz großes Thema unseres Landes ansehen, dann weiß man, wer diese Qualität haben will, der muss sie auch dementsprechend entlohnen. Das Betreiben von Kindertagesstätten zählte im Rahmen des Föderalismus zu den Pflichtaufgaben der Kommunen, mahnte die Ministerin. Von dem im vergangenen Jahr beschlossenen Kinderförderungsgesetz und vom Konjunkturpaket 2 hätten die Kommunen profitiert, sodass sie nun in der Lage sein sollten, die Gehälter der Erzieherinnen zu erhöhen, so das Kalkül der Ministerin. Ich betone das so, weil das zeigt ja, dass damit auch gewisse Spielräume für die Kommunen geschaffen worden sind. Also was man nicht mal in den Bau einer Kita stecken muss, da hat man Luft. Oder wenn in den Betriebskosten der Bund mitzahlt, und zwar dauerhaft, also nicht einmalig, sondern jedes Jahr, dann hat man etwas Luft. Und das Entscheidende ist jetzt, dass dieser Spielraum, der geschaffen wird in den Kommunen, nicht in andere Felder geht, sondern konsequent im Thema frühe Bildung bleibt, in den Kitas bleibt. Nur dann kriegt man dieses Thema auch wirklich bewegt. Die Gewerkschaft Verdi ihrerseits versucht, den Druck auf die Arbeitgeber heute noch einmal zu erhöhen. Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske erklärte vor Beginn der bis Mittwoch angesetzten neuen Verhandlungsrunde in Fulda, er setze auf einen Durchbruch. Gleichzeitig wies die Gewerkschaft Forderungen der Arbeitgeber nach einem Ende der Kita-Streiks zurück. Die Streiks werden so lange weitergehen, bis wir ein Tarifergebnis erzielt haben, kündigte Verdi-Vorstandsmitglied Achim Mehrkamp an.